Laut Polizeiangaben waren es deutlich mehr als die 12.000 angemeldeten Teilnehmer, die am Nachmittag durch Berlin zogen. Eine Demonstration mit Trommeln und Kochtöpfen und einige kamen sogar in schwarz-weißen Kuhkostümen, als Biene verkleidet oder im Imkeranzug. Der Protest unter dem Motto »Wir haben es satt« ist das Kontrastprogramm zur Grünen Woche und auch zur derzeit in Berlin tagenden internationalen Agrarministerkonferenz. Eine Demonstration für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Agrarwirtschaft, für weniger Chemie in Lebensmitteln und für eine andere Verteilung der EU-Agrarsubventionen. Mich stört die Selbstverständlichkeit, dass Massentierhaltungen akzeptiert werden und dafür zahlen wir nur 2,79 für ein Stückchen Schweinefilet. Das ist für mich einfach nicht akzeptabel. Die Art von industrieller Lebensmittelerzeugung oder Landwirtschaft ist ganz sicher ein sich selbst antreibender Mechanismus, der ja dann zu Lebensmittelskandalen ja auch immer wieder führt. Ich kann nur sagen, dass ich immer dafür bin, kleine Betriebe und nicht diese internationale riesengroße Struktur zu unterstützen. Angeführt wurde der Protestzug durch rund 170 Landwirte mit ihren Traktoren, viele von außerhalb. Sie waren zum Teil gestern schon gestartet, um in Berlin dabei zu sein. Beispielsweise Klaus-Bernd Meyer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Uns macht nicht das schlechte Wetter oder eine schlechte Ernte zu schaffen, sondern die Politik ist nur für die Agrarindustrie ausgelegt und auf die Massentierhaltung ausgelegt. Und das ist nicht unsere Zukunft. Im Fokus der Demonstration steht vor allem die gegenwärtige Verteilung der Fördermittel im EU-Agrarhaushalt. 3/4 der Gelder würden noch immer pauschal und ohne große Bedingungen nach den Flächen der Agrarbetriebe ausgezahlt. Georg Janssen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, forderte auf der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor eine Umschichtung zugunsten von jenen Landwirten, die ökologischer produzierten. Die anfangen, ihre Ställe umzubauen. Die anfangen, den Acker klima- und umweltschonend zu bewirtschaften. Wir brauchen die Vielfalt der Höfe. Kritik vor allem auch an Bundesagrarministerin Julia Klöckner, CDU. Sie habe in den laufenden Beratungen über den EU-Agrarhaushalt bislang nicht erkennen lassen, dass sie das System reformieren wolle, so Olaf Tschimpke, der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland. Frau Klöckner schweigt, jedenfalls in Brüssel. Sonst auf Twitter ist sie jeden Tag. Aber wenn es darum geht, Weichen zu stellen, taucht sie ab. Demonstration und Kundgebung sind inzwischen beendet. Auch die Traktorfahrer haben sich wieder auf den Heimweg gemacht.